Band 2, Kapitel 41 von Julian der Abtrünnige. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Aufgenommen von Sonja. Julian der Abtrünnige von Felix Dahn. Band 2, Kapitel 41. Nach Entlassung seiner Gäste war Julian, hoch erregt, in sein Schreibzimmer geeilt und hatte einen langen, ausführlichen Bericht an den Augustus zu verfassen begonnen, der ihm, unerachtet seiner gepriesenen Raschheit im Denken und Gewandtheit im Ausdruck, schwere Mühe bereitete und viele Zeit kostete. Gar manchen Papyrusstreifen warf er, halb beschrieben, zur Seite. Was sollte er schreiben? Die Wahrheit, dass die Truppen dicht vor der Meuterei standen? Dafür würde er verantwortlich gemacht werden. Oder sollte er ihre Stimmung verschweigen? Dann übernahm er die Schuld eines plötzlichen Losbruches auf dem Marsch. Die Wahrheit, schloss er, immer die Wahrheit, gebeut der Gott des Lichts. Mag er mich dann absetzen, weil ich die Leute nicht besser gezogen? Ich bin es müde, Unmögliches leisten zu sollen. Mein Gallien ist verloren, aber ich will's nicht mit ansehen. Die Mitternacht war vorüber. Oribasius, der Arzt, wagte in das Schreibgemach zu dringen und seinen Herrn zu bitten, sich endlich zur Ruhe zu begeben. »Du fieberst, o Julian. Deine Schläfe glühen. Unheimlich glänzen dir die Augen. Deine Hände sind eiskalt. Ich flehe dich an, suche das Lager.« »Glaubst du, ich kann jetzt schlafen?« lächelte Julian traurig. »Ach, und wenn ich in diesen letzten Nächten auf eine kleine Weile einschlief, dann quälten, dann beängstigten mich, zweifellos von den Göttern gesendet, furchtbare Träume. Eben Fieberfantasien. O nein, Oribasius, inhaltvolle, schicksalreiche, aber schwer zu deutende Mahnungen, Warnungen, ja Drohungen der Götter. Vernimm, du vielgetreuer, die Qual, die mir die letzte Nacht ein Traumgesicht gebracht. Ich zermartre mein Gehirn unablässig, und ich kann nicht ergrübeln, was es bedeutet. Höre. Er sprang auf von dem Schreibdivan, warf die Rohrfeder weg und schritt hastig im Gemach auf und nieder. Höre nur, mir erschien, längst ist er mir vertraut, der Genius Roms. So lebhaft sah ich ihn vor mir im goldenen Helm. Die linke trug den Fahnenschaft des Adlers, der wie lebend die Schwingen hob und senkte und ungeduldig, wie es schien, zusammenschlug. Aber das schöne Antlitz des Genius war nicht freudig und freundlich mir zulächelnd, wie da er mir zuerst erschien vor meiner Erhebung zum Cäsar, nicht heiter und wohlwollend, wie da er mich in Zabern vorwärts trieb zur Alamannenschlacht. Nein, hoher Ernst, Trauer, ja vorwurfsvoll schmerzlicher Zorn gegen mich lag auf den edlen Zügen, als er drohend die Rechte gegen mich erhob und feierlich, mahnend sprach. »Julianus, du mein auserkorener Liebling, schon lange weile ich im Vorhof deines Hauses, gewillt dich zu erheben über alle Sterblichen empor. Immer hast du mich abgewiesen. Das aber wisse gewiß in des Geistes und Herzens Empfindung. Verschmähst du mich auch diesmal, überhörst du noch einmal meinen Ruf, werde ich dich verlassen, auf immerdar. Gedenke der Götter, gedenke des Reiches, hörst du nicht meinen Ruf?« »Horch, was ist das?« schrie Julian und blieb erschrocken stehen. Denn in diesem Augenblick schmetterte ein Ruf, ein eherner, ein laut tönender Ruf von draußen her, betäubend in beider Ohren. Es war der Ruf der römischen Tuba, die das Alarmzeichen gab. Aber so ungestüm, so alldurchdringend, so rasch näher und näher eilend, scholl das Mahnzeichen, wie er es noch nie vernommen. Es scholl ihm wie der Ruf der Weltgeschichte. Und er war's. Denn schon wogte und wälzte sich das ganze empörte Heer gegen das Tor des Palastes, und gleichsam als dumpfer Untergrund, auf dem der Ton der hell schmetternden Trompete schwebte, drang jetzt auch schon heran das wirre Gebrause, das Durcheinanderrufen von viel tausend Stimmen. Als die dunkle Masse, in der nur wenige Fackelträger auftauchten, sich auf der Legionenstraße der Brücke näherte, die von der schmalen Insel auf die Nordseite des Flusses führte, sprengte der Führer der berittenen Leibwächter, denen die Hut der Brücke anvertraut war, mit einem Tubabläser der lärmend heranwogenden Menge entgegen. »Halt«, rief er, »steht, wer seid ihr und was wollt ihr?« »Den Cäsar, zum Cäsar wollen wir, er muß uns hören.« Was wollt ihr von ihm? Ihn morden?« Er zog das Schwert. »Im Gegenteil«, rief Sigiboto lustig. »Nicht in die Erde hinab, empor wollen wir ihn bringen. Hoch empor«, lachte Eckhart. »Zum Imperator haben wir ihn ausgerufen«, schloss Hippokrenikos. »Hast du vielleicht etwas dagegen?« »Zum Imperator?« rief der Reiterführer und zog seine Zügel an. »Ei, das ist ja ganz vortrefflich. Jawohl, heil Julian, dem Imperator. Kommt, folgt mir nur nach. Ich führe euch zu ihm.« Und er wandte das Ross, befahl dem Tubabläser, Alarm zu blasen, und sprengte rasselnd mit seinem Geschwader über die erste Brücke zurück, dann über die zweite auf das Südufer, auf den Palast zu. Laut jubelnd folgte ihm die tobende Schar. Aber in ihrer Ungeduld konnten die Nachrückenden es nicht erwarten, bis die Vorderen die enge zweite Brücke überschritten hatten, auf der es zu schrecklicher Stauung, zum Ringen mit Faust und Dolch kam. Viele Hintermänner ließen sich die Böschung der Legionenstraße hinuntergleiten an den Spiegel des festgefrorenen Flusses und eilten über das Eis hin auf beiden Längsseiten der Brücke an das südliche Ufer. An manchen Stellen trug die Eisdecke nicht das Gewicht der Laufenden, Stampfenden, Drängenden. Sie brach, krachend, aus dem dunklen Wasser ein Schrei, eine krampfhaft an die Eiszacken gekrallte Hand, ein stilles Versinken und Gurgeln unter dem Eise. Darüber hin, über den entdeckten Spalt, an dem Speerschaft in hohem Satz hinweg, sprangen die Folger. So hatten bald die Tausende das Südufer erreicht und ergossen sich nun, von allen Zugängen her, immer schreiend und jauchzend, gegen das ringsummauerte Palatium. Alle Wachen, alle Posten, welche die unaufhaltsame Lawine auf ihrem Wege fand, wurden, willig oder widerwillig, mit fortgetragen. Die anderen Tubabläser, da sie den neben dem Tribun unablässig schmettern hörten, taten es ihm nach an Eifer und Geräusch. So schrien bald 12 Trompeten den Kriegsruf durch die Nacht, als sollten die Toten auferstehen. Das drang durch den Garten, durch die Mauern, durch die Vorsäle, bis in die innersten Gemächer des Palatiums, bis zu Julian. Auf diese Zeichen hin hatten die Wachen an dem einzigen Tor ein halb Dutzend Leibwächter zu Fuß, dieses schleunig von innen zugeworfen und verriegelt. Sie kletterten die Schmaltreppen hinauf, die auf die mit Zinnen bewehrte Mauerkrone führten, und sahen nun mit Staunen und Entsetzen auf die heranwogende, schreiende, brüllende Masse. »Sie wollen ihn morden«, rief Behrung, der zuerst hinaufgelangt war. »Ich warne ihn, er muß fliehen, sich verstecken.« Rasch hastete er die Stufen wieder hinab. »Das tut er nicht«, meinte Voconius, ihm folgend. »Ich muß auf anderes sinnen.« Nun standen die Vordersten vor dem Tor. »Auf, auf, aufgemacht! Oder wir erschlagen euch und ihn und alles. Auf mit dem Tor!« Die Wachen, erlesene Männer, taten ihre Schuldigkeit. Sie verteidigten ihren Posten und ihren Herrn. Bei dem Schein der Fackeln der Angreifer konnten sie zielen auf die Vordersten, die sich vergeblich mühten, das festgefügte Tor zu sprengen. Die Verteidiger schleuderten die Wurfspeere, ein paar der Aufrührer fielen. Gellendes Wutgeschrei war die Antwort. Die Stimmung der großen Menge schlug um. »Er lässt uns morden, er will nicht, er bricht uns den Eid. Nieder mit ihm, nieder mit Julianus!« So scholl es vorn, da, wo die Toten lagen, und rasch verbreitete sich das nach hinten. »Er lässt uns morden! Blut ist geflossen! Er mordet unsere Brüder! 2 Tote! 20! 200! Er will nicht! Nieder mit Constantius! Nieder mit Julianus!« Dem wütenden Ansturm von vielen Tausenden waren weder die hohen Mauern, noch das feste Tor, noch die wenigen Wachen gewachsen. Der Haufen entdeckte in einer Seitenstraße einen schweren Lastwagen mit langer, eisenbeschlagener Deichsel. Im Augenblick spannten sich 12 vor, an die Deichsel sich klammernd, 8 schoben an den 4 Rädern. Mit eiligster Gewalt rannte die Deichsel gegen das Tor. Krachend fiel es nach innen. Hinein fluteten die Sieger, brüllend vor Wut, vor Siegeslust. Gleichzeitig waren sie doch im Erklettern von Wellen geübt, sprangen je 3, 4, 5 Mann entlang der ganzen Stirnseite der Gartenmauer einander auf Rücken und Schultern. Die Obersten erstiegen die Krone, stießen die wenigen Wächter herunter. Der Palast war erstürmt. Die Sieger eilten aus dem Garten und dem Vorhof die breiten Marmortreppen hinan, in das Atrium. Nichts trennte sie mehr von Julian, ihrem Götzen oder ihrem Opfer. Das sollte sich erst entscheiden. Ende von Band 2, Kapitel 41.